Hello, hello, hello, hello. Hallo, hallo, hallo, hallo. Friends who are so wonderful. Freunde, die ihr so wunderbar seid. Let's continue to with the gifts of the Spirit. Lasst uns mit den Gaben des Geistes weitermachen. We're still in verse 9. Wir sind immer noch bei Vers 9. And to another the same Spirit gives gifts of healing. Einem anderen gibt derselbe Geist Gaben der Heilung. Look, I'm going to continue. Ich mache gleich weiter. Right into verse 10. Direkt mit Vers 10. And to another the power to work miracles. Und einem anderen die Kraft, Wunder zu wirken. It's very interesting that somehow whenever the church hears of miracles, we automatically think of healings. Es ist sehr interessant, dass irgendwie immer, wenn die Gemeinde Wunder hört, automatisch an Heilung gedacht wird. And I think we've made a mistake here. Und ich glaube, da haben wir einen Fehler gemacht. I'll tell you why. Ich sage dir warum. Because while supernatural healing is a miracle, denn obwohl übernatürliche Heilung ein Wunder ist, miracles are not limited to healing. Sind Wunder nicht auf Heilung beschränkt. And that is the mistake that we've made. Und das ist der Fehler, den wir gemacht haben. You know, when Jesus said, those who believe in me will do the works that I do and greater ones. Als Jesus sagte, die an mich glauben, werden die Dinge tun, die ich tat und größere. We must not limit that only to healing. Dürfen wir das nicht nur auf Heilung beschränken? Because Jesus walked upon the water. Denn Jesus lief auf dem Wasser. Jesus was teletransported. Jesus wurde teletransportiert. You know, Jesus cast the demons with one word only. Jesus trieb Dämonen mit nur einem Wort aus. And you make a terrible mistake when we think of miracles just as healings. Und wir machen einen schrecklichen Fehler, wenn wir bei Wunden nur an Heilung denken. So the Bible here makes a clear separation between the gift of healing and the gift of miracles. Die Bibel macht hier eine klare Trennung zwischen der Gabe der Heilung und der Gabe der Wunder. And although we need the gift of healing so much today, trotz dass wir die Gabe der Heilung heutzutage so sehr brauchen, because today there are just so many people who are in need of supernatural healing. Denn heute gibt es so viele Menschen, die übernatürliche Heilung dringend benötigen. But we must not limit the miracles to just healing. Aber wir dürfen die Wunde nicht nur auf Heilung begrenzen. So look. Also schau. Some people have this idea that there are people who have the gift of healing residing in them. Es gibt Menschen, die glauben, dass die Gabe der Heilung in ihnen wohnhaft ist. Well, I don't see that at all from this context. Aber aus diesem Zusammenhang kann ich das absolut nicht erkennen. Do you know, God has used me in a wonderful way to bring healing to many people. Gott hat mich auf wunderbare Weise verwendet, um vielen Leuten Heilung zu bringen. From cancer, tumors, to what? No. Von Krebs, Tumoren und verschiedensten Sachen. And how many people have said to me, oh, you have the gift of healing, pray for me. Etliche Personen sagten zu mir, du hast die Gabe der Heilung, bete für mich. I always tell people that is not even true. Und ich sage ihnen immer, dass das nicht wahr ist. I ask them this question. Ich stelle ihnen diese Frage. Do you really think that if I would have the gift of healing residing in me, meaning I can heal whoever I want to, whenever I want to. Glaubst du wirklich, wenn ich die Gabe der Heilung in mir wohnen hätte, was bedeutet, ich könnte zu jeder beliebigen Zeit jede beliebige Person heilen? I would just go and travel around from conference to conference. Dass ich dann einfach von Konferenz zu Konferenz reisen würde? Sure, I would clear at every hospital. Ich wäre sicher in jedem Krankenhaus. Or especially I would go to places where people don't have any hope and no medication and no money for treatment. Oder würde an Orten gehen, wo Menschen keine Hoffnung, keine medizinische Hilfe und kein Geld für Behandlungen haben. But here's what I want you to understand. Ich möchte, dass du Folgendes verstehst. All of the gifts of the Spirit, they are flowing through the Holy Spirit. They're not permanently residing in anybody. Alle Geistesgaben fließen durch den Heiligen Geist. Sie wohnen nicht dauerhaft in irgendjemandem. The whole context is very clear that he, the Holy Spirit, releases these gifts for the good of all. Aus dem Zusammenhang geht ganz klar hervor, dass der Heilige Geist sie zum Nutzen aller freisetzt. So none of the gifts is permanently residing in you that you can do whatever you want to. Keine der Gaben wohnt dauerhaft in dir, damit du tun kannst, was du willst. You see, technically, theoretisch, all of the gifts are in us because the Spirit is in us. Befinden sich all die Gaben in uns, weil der Geist in uns ist. And I understand that. Das ist mir klar. But on the other hand, aber andererseits, since the gifts are released or operating in specific situations for a specific purpose, which is the good of everybody, da die Gaben in einer bestimmten Situation zu einem bestimmten Zweck wirksam sind, nämlich zum Nutzen aller, these gifts won't flow if there is no need for this gift to be manifest. Werden diese Gaben nicht fließen, wenn es keinen Grund dafür gibt. So we need to all of us constantly desire to be used in these gifts. Wir alle müssen also ein beständiges Verlangen haben, in diesen Gaben gebraucht zu werden. And of course, even in the original language of the Bible, healing simply means healing. Und natürlich bedeutet Heilung auch in der Originalsprache der Bibel Heilung. So that means there are moments when the gift of the Holy Spirit is flowing that you just will touch people and they will be healed. Es gibt also Momente, in denen die Gabe des Geistes fließt und du Menschen nur berühren musst und sie geheilt werden. And there are other moments, und es gibt andere Momente, where you have to pray with people by faith, and you have the faith to give and they have the faith to receive. In denen du mit Menschen im Glauben beten musst. Du hast also Glauben zu geben und sie haben Glauben zu empfangen. So look, if I pray for any Christian who needs healing, wenn ich also für einen Christen bete, der Heilung braucht, I need to have faith to release that healing and they need to have faith to receive that healing. Muss ich Glauben haben, die Heilung freizusetzen, und er muss Glauben haben, um diese Heilung zu empfangen. Because that's how it works. So funktioniert das nun mal. But if I'm operating in the gift of healing, the guy who gets healed doesn't need to have any faith to receive anything. Aber wenn ich in der Gabe der Heilung agiere, braucht der Kranke keinen Glauben zu haben. Why? Warum? Because it's the gift of the Holy Spirit operating at that specific moment. Denn es ist die Gabe des Heiligen Geistes, die in diesem speziellen Moment wirkt. You know, it's just like if I give a word of knowledge to somebody through the gift of the Holy Spirit. Es ist so, als würde ich durch die Geistesgabe ein Wort der Erkenntnis weitergeben. That person does not have to have any faith to receive the word of knowledge. Braucht die betreffende Person keinen Glauben, um das Wort der Erkenntnis zu empfangen. Because I'm the one who is operating in the gift. Denn ich bin derjenige, der in der Gabe agiert. And it's just the same way with the gift of healing. Und genau so ist es bei der Gabe der Heilung. So then, what is the difference between the gift of healing and another, the working of miracles or the gift of miracles? Was ist dann der Unterschied zwischen der Gabe der Heilung und der Gabe, Wunder zu wirken? Well, the gift of healing simply is released and gets rid of the sickness. Die Gabe der Heilung dient einfach dazu, um Krankheit zu beseitigen. But when it talks about the gift of miracles, aber wenn es um die Gabe der Wunder geht, the original Greek word, it simply means an action or a deed of extraordinary supernatural power. Bedeutet das original griechische Wort eine Handlung oder Tat von außergewöhnlicher, übernatürlicher Kraft. So, do we know how that works exactly? Wissen wir, wie das genau funktioniert? No. Nein. So don't limit it. Also begrenze es nicht. At any moment, the Holy Spirit can release a gift and do something supernaturally. Jeden Moment kann der Heilige Geist diese Gabe freisetzen und etwas übernatürlich tun. So what needs to be your part? Was ist dabei deine Aufgabe? To be open, to be desperate and say, God, I want to be used in the gift. Offen und verzweifelt zu sein und zu sagen, Gott, ich möchte in den Gaben gebraucht werden. Remember. Denk daran. Never to make you look great, but to edify the body. Niemals, damit du gut dastehst, sondern um den Leib zu erbauen. Always. Immer. I will see you tomorrow. Bis morgen.